deutschen Pass. Überwacht den Park und verkauft den Gras. Sie handelten auf Speed, Koks und Ecstasy. Ihnen konnte nicht viel passieren, ja, das wussten sie. Oi, oi, oi, da kam die Polizei. Oi, oi, oi, bald waren sie wieder frei. Drei Tage gelaufene Streuner waren gar nicht doof. Als Taschendiebe klauten sie am Hauptbahnhof. Sie wussten ganz genau, erlaubt es jeder Mist, solange man in Deutschland keine 14 ist. Oi, oi, oi, da kam die Polizei. Oi, oi, oi, bald waren sie wieder frei. Heute freuen sich alle Schwerverbrecher, Straßenbanden oder Messerstecher. Sie wissen, dass nicht viel passieren kann, denn vorher sind erstmal die Glatzen dran. Oi, oi, oi, da kam die Polizei. Oi, oi, oi, doch gar nicht erst vorbei. Aber drei deutsche Skelette tranken wir vom Fass. Sie saßen in der Kneipe und sie machten sich nass. Da kam die Polizei, ja was ist denn das? Da verstehen wir aber gar keinen Spaß. Oi, oi, oi, da kam die Polizei. Oi, oi, oi, die Staatsschutzpolizei. Ihr kommt jetzt mit, wir verhaften euch jetzt. Ihr habt wieder mal das Volk verhetzt. Ihr hört hier Ludikum und Stahlgewitter. Ja, für sowas kommt man hinter Gitter.